Elfter Vortrag. Der Staatsrat wird die Macht des Herrschers unterstreichen. Als sichtbaren Teile der gesetzgebenden Gewalt fällt ihm die Aufgabe zu, den Wortlaut der Gesetze und Verordnungen im Einzelnen auszuarbeiten. Die Grundsätze der neuen Verfassung bestehen also darin, dass wir die Gesetze schaffen und Recht sprechen. Das wird geschehen, erstens, durch Beschlüsse der gesetzgebenden Körperschaften, denen wir in der Form von Vorschlägen die nötigen Weisungen erteilen werden. Zweitens, durch allgemeine Erlasse des Präsidenten, Verfügungen des Senates und des Staatsrates, letztere in Gestalt von Ministererlassen. Drittens, durch Auswahl des geeigneten Zeitpunktes für einen Staatsstreich. Nachdem wir die Art unseres Vorgehens in großen Zügen geschildert haben, wollen wir noch auf einige Einzelheiten eingehen, die uns zu einem völligen Siege verhelfen sollen. Unter diesen Einzelheiten verstehe ich die Freiheit der Presse, das Recht des Zusammenschlusses, die Gewissensfreiheit, das allgemeine gleiche Wahlrecht und vieles andere, was unmittelbar nach dem Staatsstreiche aus der geistigen Rüstkammer der Menschheit verschwinden oder doch von Grund aus umgestaltet werden muss. Der Staatsstreich bietet uns die einzige Möglichkeit, mit einem Schlage die von uns gewünschte Verfassung einzuführen. Jede spätere merkliche Veränderung birgt große Gefahren in sich. Bringt sie neue Beschränkungen und wird sie mit großer Strenge durchgeführt, so kann sie die Menschen aus Furcht vor einer weiteren Verschlechterung ihrer Lage zur Verzweiflung treiben. Enthält sie dagegen Milderungen der bisherigen Bestimmungen, so wird man sagen, dass wir unser Unrecht eingesehen hätten und dann ist das Vertrauen in unsere Unfehlbarkeit für immer verloren. Oder es wird heißen, dass wir uns fürchten und darum Entgegenkommen zeigen müssten. Dankbar wird uns niemand dafür sein, denn jeder wird die Milderungen für unsere selbstverständlichste Pflicht halten. Jede Veränderung der neuen Verfassung kann uns also nur schaden. Wir müssen sie vielmehr als ein in sich geschlossenes Ganzes den nichtjüdischen Völkern in dem Augenblick aufzwingen, in welchem sie von dem eben vollzogenen Staatsstreiche noch betäubt sind und ihre Kräfte noch nicht gesammelt haben. Sie müssen erkennen, wir sind so stark, so unverwundbar, so mächtig, dass wir uns um sie nicht zu kümmern brauchen, dass wir nicht nur ihre Wünsche nicht beachten werden, sondern bereit und fähig sind, Gefühlsausbrüche in jedem Augenblick und an jedem Ort mit unerschütterlicher Macht zu unterdrücken. Sind die Nichtjuden erst zur Erkenntnis gelangt, dass wir die ganze Macht an uns gerissen haben und es rundweg ablehnen, sie mit ihnen zu teilen, so werden sie vor Schrecken die Augen schließen und untätig der Dinge harren, die da kommen sollen. Die Nichtjuden sind eine Hammelherde. Wir Juden aber sind die Wölfe. Wissen Sie, was aus den Schafen wird, wenn die Wölfe in ihre Herden einbrechen? Sie werden die Augen schließen und schon deshalb stillhalten, weil wir ihnen die Rückgabe aller geraubten Freiheiten versprechen werden, wenn erst alle Friedensfeinde niedergerungen und alle Parteien überwältigt sind. Brauche ich Ihnen zu sagen, wie lange die Nichtjuden auf die Wiedereinsetzung in ihre Rechte warten werden? Wir haben eine unwahre Staatslehre erdacht und sie unermüdlich den Nichtjuden eingeflößt, ohne ihnen Zeit zur Besinnung zu lassen. Das geschah, weil wir unser Ziel nur auf Umwegen erreichen können, da der gerade Weg über die Kraft unserer zerstreuten Stämme geht. Zu diesem Zwecke haben wir die geheimen jüdischen Freimaurerlogen gegründet. Niemand kennt sie und ihre Ziele, am allerwenigsten die Ochsen von Nichtjuden, die wir zur Teilnahme an den offenen Freimaurerlogen bewogen haben, um ihren Stammesbrüdern Sand in die Augen zu streuen. Gott hat uns, seinem auserwählten Volke, die Gnade verliehen, uns über die ganze Welt zu zerstreuen. In dieser scheinbaren Schwäche unseres Stammes liegt unsere ganze Kraft, die uns schon an die Schwelle der Weltherrschaft geführt hat. Der Grundstein ist schon gelegt, es gilt nur noch, den Bau zu vollenden.